Damals hörte ich Söhne mit ihren Eltern sprechen, wie viel besser war doch unser Gespräch über die dritte Sache, die uns gemeinsam war, vieler Menschen gemeinsame gute Sache. Wie nahe waren wir uns dieser guten Sache nahe. Wie gut waren wir uns dieser guten Sache nahe. »1910. Pavel Vlasov ist beim Versuch, die finnische Grenze zu überschreiten, verhaftet und erschossen worden. Die Partei unterrichtet die Mutter davon.«